Kundgabe 5051. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.01.1951. Gotteskindschaft. Gnade, Kraft, Leid und Liebe. Die Gotteskindschaft zu erreichen erfordert große Selbstüberwindung und ein immerwährendes Arbeiten an seiner Seele. Das heißt, ein ständiges Kontrollieren seiner Gedanken, Reden und Taten. Es muss der Mensch aus dem Herzen heraus das Gute anstreben und daher auch völlig in der Liebe stehen. Er muss alle schlechten Eigenschaften ablegen, rein und wahr sein in seinem ganzen Wesen. Er muss in ständiger Verbindung mit mir bleiben, ansonsten er ohne Kraft ist, wenngleich er den guten Willen hat. Er muss die Kraft ständig von mir beziehen, durch Liebeswirken oder Gebet. Das heißt, gedankliche Verbindung mit mir, mit der Bitte um Kraft. Ihr Menschen könnet viel erreichen auf Erden. Doch immer muss meine Gnade euch unterstützen, die euch aber niemals vorenthalten wird, so ihr sie nur begehret. Ohne Gnade seid ihr schwach, und ohne Anfordern von Kraft könnet ihr sie nicht empfangen. Also müsstet ihr unweigerlich mit mir in Verbindung treten. Dann aber könnet ihr auch gewiss sein, dass ihr Kraft empfanget, um eure Aufgabe auf Erden zu erfüllen, euch zu bilden zu Gotteskindern, denen alle Seligkeiten erschlossen sind im geistigen Reich. Die Gotteskindschaft ist der höchste Grad der Vollkommenheit, den ihr auf Erden erreichen könnet. Daher wird es euch auch verständlich sein, dass dieses Erreichen des Vollkommenheitsgrades ein äußerst schweres Erdenleben bedingt. Und es wird euch dann so manches Los von guten, gläubigen Menschen erklärlich sein, die überaus leiden müssen während ihres Erdenlebens. Liebe und Leid kristallisiert die Seele und macht sie lichtempfänglich. Liebe und Leid löst die dichte Umhüllung und vergeistigt die Seele, so dass sie völlig unbeschwert in das geistige Reich eingehen kann. Ein ruhiges, leidfreies Erdenleben kann niemals den Reifegrad zeitigen, der Anrecht gibt auf Gotteskindschaft, auf den Zustand, der ein unmittelbares Verweilen in meiner Nähe zulässt, ein gleichsam mit mir und in meinem Willen schaffen können in unbegrenzter Seligkeit. Das Erdenleben ist nur kurz, und wäre es auch eines der schwersten und leidvollsten, es steht dennoch nicht im Vergleich zu jener Seligkeit, die Anteil ist dessen, der den Grad der Gotteskindschaft auf Erden erreicht. Doch immer wieder sei euch gesagt, dass ihr nur mit meiner Unterstützung, mit der Vermittlung von Gnade und Kraft fähig seid, diesen Grad zu erreichen, und dass ihr darum immer mit mir in Verbindung bleiben müsstet, denn ohne mich könnet ihr nichts tun. Amen.